Deutschlandfunk Kultur Tonart. Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal, sowas nennt man wohl A Match Made in Heaven, im Opernhimmel, um genauer zu sein. 7 Opern entstanden gemeinsam, darunter Elektra, Frau ohne Schatten, Arabella und natürlich der Rosenkavalier. Der Briefwechsel der beiden ist einer der berühmtesten Briefwechsel der Musikgeschichte. Und trotzdem ist jetzt gerade wieder ein neues Buch erschienen mit Briefen der beiden, aber noch einem dritten im Bunde, Alfred Roller. Damals der Avantgarde-Bühnenbildner. Unter anderem hat er die Wiener Hofoper optisch entrümpelt. 3 große Künstler ihrer Zeit im Briefwechsel. Mit dir keine Oper zu lang, heißt der neue Band. Und gelesen hat ihn für uns Rainer Pöllmann. Ja, birgt dieser Band denn Erkenntnisse, die der Strauss-Hofmannsthal-Forschung bislang entgangen sind? Sie haben das schon erwähnt, der Briefwechsel zwischen Hofmannsthal und Strauss, also zwischen dem Librettisten und dem Komponisten, ist schon sehr, sehr früh veröffentlicht worden, ist sehr, sehr gut erschlossen, ist in vielen Auflagen erschienen, ist in unzähligen Dissertationen behandelt worden. Also das Thema ist eigentlich wirklich gut erforscht. Ist durch. Ist, wenn man so will, wissenschaftlich auch durch. Und insofern war ich zunächst mal überrascht, als ich die Ankündigung des Buches gelesen habe und dachte, was gibt es denn da noch Neues? Und es gibt aber tatsächlich eben diesen dritten im Bunde, der zumindest von Seiten von Richard Strauss tatsächlich nach der Uraufführung oder im Zusammenhang mit der Uraufführung des Rosenkavalier zu einem der Mitschöpfer des Rosenkavalier geadelt wurde. Das war jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen übertrieben, weil das Werk ja auch jenseits der Inszenierung oder der Bühnenbilder von Alfred Roller noch existiert. Aber trotzdem, die Bedeutung, die Roller für diese beiden hatte und für die Werke, die daraus entstanden sind, die wird in diesem sehr dickleibigen Buch schon nachdrücklich unterstrichen. Und worüber tauschen die 3 sich denn nun aus? Erstaunlicherweise über sehr, sehr viel Praktisches. Es gibt auch größere Löcher in der Korrespondenz. Also es ist, glaube ich, nicht primär eine Korrespondenz, die vor der Ewigkeit und für die Ewigkeit geschrieben wurde, sondern die oft genug einfach wirklich irgendwelchen ganz konkreten Bedürfnissen gefolgt ist. Da kann man natürlich dann schon ein bisschen Defizite auch verspüren, weil es oft um Sachen geht, die den Leser 100 Jahre später dann so brennend auch nicht mehr interessieren. Also organisatorische Sachen. Aus organisatorische Sachen und wann welche Probe stattfindet und welches Vertragsdetail noch zu klären ist. Lustig ist es dann so ein bisschen, wenn die sich in die Haare kriegen, wie die Oper, es geht wieder um den Rosenkavalier, denn nun heißen soll. Rosenkavalier war, habe ich gelernt, gar nicht so wirklich ein Lieblingstitel, sondern es hätte eigentlich Ochs oder Ochs von Lerchenau heißen sollen. Ich glaube, die Oper Rosenkavalier hat ist doch besser. Der Name ist, glaube ich, gut gewählt, ja. Also um ganz viel solche Sachen geht es eben schon auch. Und das finde ich dann einfach schade. Natürlich wäre es buchtechnisch und vom ganzen Aufwand her Wahnsinn gewesen, jetzt den Briefwechsel zwischen Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal in diesen 3er-Briefwechsel nochmal neu zu integrieren. Dann wäre das Buch doppelt so dick geworden und es hätte tatsächlich viel schon Bekanntes geliefert. Aber man vermisst das auf der anderen Seite. Also da gibt es dann Briefe von Hofmannsthal an Roller und von Strauss an Roller, vice versa. Und eigentlich muss man sich den Briefwechsel zwischen Strauss und Hofmannsthal daneben legen, um dann chronologisch das einzufügen, was an vielleicht auch ein bisschen ästhetischen Diskussionen zwischen den beiden abgelaufen ist. Also eigentlich ergänzen sich die beiden Bücher gut und man würde sich wünschen, dass es vielleicht in digitaler Form dann tatsächlich auch eine Synopsis gibt. Aber gibt es denn gar keinen Blick hinter die Kulissen, also auf den Entstehungsprozess dieser großen Opern? Doch, natürlich. Also man kann gerade aus der sehr pragmatischen Herangehensweise von Alfred Roller viel lernen über, wie so eine Oper letzten Es entsteht in der kreativen Phase der Komposition, aber dann auch im auf die Bühne bringen. Also da gibt es ganz viele Einzelheiten, die man sich dann zusammensetzen kann zu einem Bild. Alfred Roller hat sich ja auch ausdrücklich als ein Theaterarbeiter verstanden. Und dieser Pragmatismus, der prägt seine Briefe eben dann schon auch sehr, sehr stark. Und da lässt sich viel lernen über die damalige Praxis. Dieser Briefwechsel deckt ja viele Jahrzehnte ab. Und wenn wir jetzt mal auf die Zeit nach 33 schauen, da zeigt sich ja gerade am Beispiel Strauß, dass Kunst eben immer vor dem politischen Hintergrund gesehen werden muss. Welche Wendung nimmt der Briefwechsel da? Keine besondere, muss man sagen. Also es gibt einen Brief von Alfred Roller, dessen Familienhintergrund ein sehr deutschnationaler war. Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist Hitler war ein großer Bewunderer von ihm. Hitler war ein großer Bewunderer, hat ihn 1934 nach Bayreuth gebracht. Also das ist schon auch ein politischer Hintergrund, den man nicht ausblenden darf bei aller ästhetischen Modernität von Alfred Roller. Und er schreibt am 15. August 1933, also ein halbes Jahr nach Hitlers Machtergreifung, gestatten Sie mir, verehrtester Herr Doktor, bei dieser Gelegenheit auszusprechen, wie herzlich ich mich an Ihrer souveränen Haltung allem Rechts- und Linksgeschrei gegenüber freue. Das ist jetzt nur ein Satz, der aber natürlich Rechts- und Linksgeschrei würde man auch aus heutiger Sicht als eine sehr unangemessene Charakterisierung der damaligen politischen Situation empfinden. Und darüber geht es aber eigentlich konkret gar nicht hinaus. Strauß antwortet ebenso unverfänglich. Und es gibt aber eben zumindest in diesen Briefwechseln keine wirkliche Diskussion, kein wirkliches Eingehen auf die politischen Umstände. Kurz zum Schluss, wie ist das Buch aufgebaut? Es ist eine wissenschaftliche Edition eines Briefwechsels oder zweier Briefwechsel, wenn man so will, mit allem, was dazugehört, mit vielen Fußnoten, mit vielen Erläuterungen, die aber tatsächlich zum Verständnis enorm viel beitragen, hinter denen unendlich viel Arbeit steckt. Es gibt aber darüber hinaus und über Register und Zeittafel, die auch nochmal für Überblick sorgen, gibt es einfach wirklich ganz, ganz viel Bildmaterial, Figurinen, Bühnenbildmodelle, gut gedruckt. Und das macht diesen Band wirklich auch zu einem Schmuckstück und zu einer wirklichen Erkenntnisquelle, einem Prachtband, wie die FAZ geschrieben hat, den man wirklich sehr begrüßen kann. Mit dir keine Oper zu lang. Der Briefwechsel von Richard Strauss, Hugo von Hoffmannsthal und Alfred Roller, erschienen bei Bene Veneto. 592 Seiten, kosten stolze 58 Euro. Vielen Dank, Rainer Pöllmann.